Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur, sei, und so ist es.